Zwischen dir und mir. Abgelebt aus der Dose und zu viel geraucht. Nicht nur die Luft hier ist ganz schön verbraucht. Lass doch das Fenster, es wird ja so kalt. Trink nicht den Kaffee, der ist schon zu alt. Komm, halt mich fest und bleib bei mir. Mach sie nicht zu, die Tür zwischen dir und mir. Ich kenn dich lange, doch noch nicht lang genug. Wir sind gut abgefahren, doch nicht immer im gleichen Zug. So lang warst du fort von mir, nicht nur mein Bett blieb leer. Jetzt erst weiß ich, ich will von dir viel mehr. Komm, halt mich fest und bleib bei mir. Mach sie nicht zu, die Tür zwischen dir und mir. zu kommen. Und auf geht's los. So, wir stehen mit beiden Beinen, so dass wir gleichzeitig, genau, richtig, da? Jawohl. So, jetzt ganz weit nach rechts und noch einmal nach vorne. So, richtig? Das hintere Bein hoch und beim Ausatmen zu sehr nicht achten drauf, die Schultern auseinander beim Vorwärtssehnen. Ja, und im Rhythmus, richtig. Ja, jetzt drauf achten, gell, und immer wieder schön tief nach vorne beugen beim Aus und nicht vergessen, beim Bücken der Rücken in das Bein so bekreuzt, ja, richtig. Und im Rhythmus, ja, jetzt ist ganz flach. Über das Kreuz ohne am Boden, ja, und das Ganze nochmal wiederhole im Rhythmus, richtig, genau. Ja, und der untere Teil in der Hüfte davon und langsam auf und von der anderen Seite, so. Jetzt ganz beide Arme, in der anderen Reihe folge, nochmal tief und rüber aus der Streckung, im Rhythmus, ja. So, ja, und achte, dass der Oberkörper nicht so weit, ja, und leicht nachwippe durch, ganz tief die Atmung nach hinten bücke und indem die Schenkel auf beide Seiten nach innen und nach links, richtig, und ja, im Rhythmus. Auf die andere Seite, auf die Zehenspitze und langsam, so dadurch, dass das richtig, die andere Seite, jawohl, und ein ganz langsam jetzt einatmen und wieder hoch und so. Das war's auch schon wieder. Trägt ein Messer in der Schule, sei das besser, sagt sie. Und ihre Philosophie beruht auf Angst, Angst vor der Penne. Angst, die man nicht kenne, wer das nicht selbst erlebt, was dort abgeht, Tag für Tag. Sie sagt nackte Gewalt, Bereitschaft einen kalt zu machen, abzulachen, wenn man sich nicht mehr bewegt, erlegt. Zu spät auf dem Klo wird gedealt, mit Drogen und gespielt um die hohen Beträge. Wer's nicht zahlt, kriegt die Schläge, denn die Macht hat die Gang streng genommen. Sind die Lehrer nur Statisten, hoffnungslose Optimisten, alles Spiel, dass sie Lektion nicht mehr kontrollieren. Bewegen sich auf allen Vieren, haben's lernt sie nicht kapiert. Was steht auf dem Plan an der Wand? Sucht sie der Straße zum Anfacher. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei sowas besser. Sie hat Angst vor dem Tag, hat Angst vor der Nacht. Schutzgeld an der Fresser, sie sagt, das sei besser als die Fresse voll zu kriegen. Denn wer nicht spurt, muss büßen. Schon mal gehört? Onkel Sam lässt grüßen. Also Kohle ausgetan und dann hilft sparen. Denn sonst können die Jungs noch ganz anders auffahren. Vermittelt mit ein bisschen Schnee, sagen, das ist easy, tut bestimmt nicht weh. Denn nach der letzten Stunde drehen die Mädchen noch eine Runde in den fetten Wagen von geilen Säcken, die vor der Schule stehen und lecken sich die Finger nach jungen Dingern, ihnen rumzufingern und noch mehr. Das ist der Anfang vom Ende. Karriere ohne Wende, blinde Wut macht sich breit und schreit nach der Lösung des Problems. Zu groß der Schuh, Amerika kackt uns zu. Sie ist meine Schwester und trägt ein Messer. Sie sagt in der Schule, sei sowas besser. Sie hat Angst vor dem Tag, hat Angst vor der Nacht. Den Wunsch, dich zu verpissen, nie wieder hinzugehen. Doch du wirst aufstehen, du wirst sehen. schwarzes Haar, amigo Südamerika. Oh, viva la Mexico! Bandolero mit Pistolo, schießt viel Blei auf Gringo. Oh, viva la Mexico! Blei macht Gringo ganz viel Stress, viel Pesos er bei Doktor lässt. Oh, viva la Mexico! Viva la, viva lo, viva la. Klaus, geh mal zur Tür, es hat gebimmelt. Da steht ein Pferd auf dem Flur, ein echtes Pferd auf dem Flur. Ja, ja, ein Pferd auf dem Flur, das ist so niedlich. Da steht ein Pferd. Kriegt er nicht. Schaut mich an. Komm rein, ich heiß Klaus. Angenehm. Riesen am Wasser und breit. Die Jahre vergingen wie Saus und wie Braus. Aber breit sehen wir Friesen auch heute noch aus. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser und selten. Sie halten mal schlecht und mal gut. Die Dünen, sie wandern am Strand hin und her. Von Grönland nach Flandern jedenfalls ungefähr. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand, sind die Fische im Wasser. I'm sorry. einer Schlosserei. Der Chef gab mir den Hammer und sagte mir dabei, wenn ich jetzt kräftig nicke, dann haust du sauber drauf. Er nickte und dann machte er nach einer Woche auf. Denn das geht ab wie die Schmitzkatze. Denn das geht ab wie Nachbarshund. Denn das geht ab wie die Schmitzkatze. Mann, das kommt gut. Denn das geht ab wie die Schmitzkatze. Denn das geht ab. Noch richtig jung war, musste ich zur Bundeswehr. Der Arzt sah meine Füße und sagt, du musst zum Heer. Da traf ich einen Oberst, der sah mich böse an. Soldat, können Sie nicht grüßen? Von wem denn, lieber Mann? Dann gehen Sie ab wie Schmitzkatze. Dann gehen Sie ab wie Nachbarshund. Dann gehen Sie ab wie Schmitzkatze. Petrus klopfte, macht er das Tor weit auf und zeigt auf Wolke 7 und sagt, da musst du rauf. Wie soll ich das denn machen? Hab ich ihn dann gefragt. Probier mal diese Flügel, hat er zu mir gesagt.